im Spiegel an. Was du da siehst, das bist du. Sei stolz drauf und steh dazu. Du bist perfekt, wie du bist. Hast du dein Spiegelbild mal geküsst? Niemand ist so wie du. Schau dir lachend selbst dabei zu. Du bist ein Mensch und das zeichnet dich aus. Tanz auf der Straße, lass alles raus. Lass alles los, was dich seit langem beengt. Deine Fesseln werden heute gesprengt. Befrei dich vom Matriarchat, denn jetzt bist du am Start. Dein Weg ist alles, was zählt. Du hast ihn selbst ausgewählt. Schreien Feministen im Chor, dir smash the Patriarchy ins Ohr. Geh weiter, hör einfach nicht zu. Das, was für dich zählt, bist du. Du hast als Mann das Recht, du selbst zu sein. Fang an zu wachsen, mach dich nicht selber klein. Keine Frau hat das Recht, so mit dir umzugehen. Das werden sie aber wohl leider niemals verstehen. Du selbst zu sein. Fang an zu wachsen, mach dich nicht selber klein. Keine Frau hat das Recht, so mit dir umzugehen. Das werden sie aber wohl leider niemals verstehen.